Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung habe ich betitelt Lieder unterm Magnolienbaum. Oh, don't be sad, little angel. If you stop crying, I will tell you the story about the blue marble girl. Once upon a time, there was a blue marble girl. Did you ever have one of these days where you love the town you live in? But the blue marble girl, well, she can't even pull off her own spin. Did you ever have one of these lives like you lived here forever? And that which doubles for the devil is only powder here in the big wind. Blue marble girl shoves the day into the night. Red cowboy makes his way till it blows it right. Did you ever have one of these nights strung out like a string of cracked Christmas lights, and the light that needs your juice is the same one you happen to refuse? Into the night, and the red cowboy making his way till it blows it right. If it's all the same, is she better off to blame? This is the faith I'm leaning on. This This is the child I'm bearing now. This is the love that I've always had. This is the face I make when I'm sad. This is the town I'm living in. This is the hard drive. This is the ocean. Have you ever felt yourself in motion? Have you ever felt yourself in motion? I'm standing on. These are the hands that built a world. This is the bed I'm sleeping in. This is the shirt I'm buttoning. This is the pace I'm moving at. This is the tune I'm humming now. This is the road I'm walking down. These are the lips that form my words. This is the stone that I wanna turn. These are the people that I love. These are the eyes that look up above. This is the town I'm living in. This is the hard drive. This is the ocean. Have you ever felt yourself? Lieder unterm Magnolienbaum. In die Blüte des Magnolienbaums lässt sich vermutlich viel hinein interpretieren. Sie währt nur kurz, erstaunlich kurz. Einige wenige Tage und der Blütenzauber ist im wahrsten Sinne des Wortes verflogen. Ein leiser Windhauch reicht bereits und die eigentlich doch recht kräftig wirkenden Blütenblätter lösen sich vom Baum und sinken zu Boden. Ich kenne einige Leute, die nennen den Magnolienbaum ihren Liebsten und sie können sich stundenlang über seine Blütenpracht ergehen. Ich kann das nicht. Obwohl ich erstaunlich oft trotz einiger Umzüge von hier nach da und da nach dort einen Magnolienbaum unmittelbar vor dem Fenster stehen hatte. Nun ja, irgendwann recht früh bereits begann er jeweils zu blühen. In diesen Tagen tut er es erneut. Ich kann ihn sehen. Insgeheim gestehe ich mir ein, diese Blütenpracht imponiert mir schon. Ihre Vergänglichkeit freilich passt nicht so recht zu dem, was ich tue. Ich muss mich kümmern, ich muss planen, schon in die nächste Woche hinein. Weiter noch, bis in den Mai. Und das Schlimmste, ich muss pünktlich sein. Ich kann hier nicht irgendwann nach Mitternacht auftauchen oder so gegen drei. Ich kann nicht einfach mal eben 2 Tage lang blühen und es dann wieder lassen. Wenn ich gehe, muss ich darauf achten, dass ich meinen Schlüssel hier nicht irgendwo liegen lasse oder meinen Kugelschreiber. Man wird mit den Jahren ein echter Pedant. Lieder unterm Magnolienbaum. Das sind Lieder von Leuten, die keinen Haustürschlüssel brauchen und trotzdem jede Nacht irgendwo ein Bett auftun. Die vielleicht wirklich nicht wissen, auf welcher Bühne sie gerade stehen, wenn sie Hallo Hamburg rufen und in Wahrheit sich gerade in Köln befinden. Nomaden, Vagabunden, Leute, deren Rhythmus sich allenfalls in ihren Liedern findet und da oft auch nur sehr lose. Alles andere findet sich zu seiner Zeit. Replenish your blossoming bacchanal, babe, and let regret end at the start of the day. And don't take no secrets back to your grave. Let everyone know, let everyone know. Angelica, Angelica, Angelica. if wildness covers the colors you sense, then how could you think that God has no friends? If life's for the living and death for the dead, and love's in your heart and hate's in your head. Got to go blank to let it appear. The garden on high grows bigger each year. Without the black stone, you can't break the string. The omniverse sings of all of these things. Angelica, Angelica, Angelica, Angelica, Angelica. Lieder unter Magnolienbaum. Ich kannte eine Frau, sie hieß Andrea. Eine Zeit lang arbeitete sie für eine Plattenfirma. Sie arrangierte Interviews, betreute Künstler, hatte ein Büro in der Stadt. Gelegentlich besuchte ich sie dort, trank einen Kaffee, durchwühlte ihren Schrank, in dem sich neue Tonträger befanden, und sagte auch nicht nein, wenn sie mir einen weiteren Kaffee anbot. Irgendwann fragte sie mich, ob ich ein Konzert von Evan Dando in Hamburg besuchen wolle. Ich könne ihn anschließend interviewen. Ich sagte das zu. Am besagten Abend saßen wir dann gemeinsam vor dem Auftritt in einem chinesischen Restaurant. Evan Dando, seine Tourmanagerin, Andrea, einige weitere Leute und ich. Ich blickte durch das Fenster zur Straße, sah eine Frau vorüberhuschen und hob blitzschnell den Arm. Sie nahm das offensichtlich wahr, blieb stehen, erkannte mich und kam ins Restaurant. Michaela. Gemeinsam mit einem Amerikaner namens Tim Warren betrieb sie ein Garage- und Punkrock-Label namens Crypt. Beide führten zudem einen Plattenladen unweit der Reeperbahn. Dieser Tim Warren war, um es verknappt zu sagen, Hardcore. Gute Musik nach dem dritten Ramones-Album gab es für ihn definitiv nicht. Entsprechend veröffentlichte er neben ausgesprochen roh und ungeschliffen daherkommender Punkrock-Musik vorzugsweise nur alte, rare Aufnahmen, die er in irgendwelchen entlegenen Studios in den USA aufgabelte. Verstaubte Bänder, die dort herumlagen. Oder aber obskure Singles, deren Urheber nicht mehr auffindbar waren. Aus diesem Stoff waren seine Compilations, die er so zusammenstellte. Crypt-Style eben. Der Begriff war eine Zeit lang so etwas wie ein stehender Begriff. Woher Tim Warren nun ausgerechnet die amerikanische Tourmanagerin von Evan Dando kannte, weiß ich nicht mehr. Wohl aber, dass Michaela, seine Frau, ein nächtliches Treffen vorschlug, als sie eben diese Managerin an der Seite von Evan Dando hier im Restaurant erblickte. Und so kam es dann, dass wir nach dem Konzert allesamt in der Wohnung der beiden hockten. Zu Evan Dando hatte sich ein bildhübsches Mädchen gesellt. Die beiden hatten sich womöglich vor oder nach seinem Auftritt kennengelernt. In ihrem Rucksack befanden sich ein paar Hefte, Schulbücher. Sie kramte all das Zeug heraus und zeigte es Evan Dando, der sich dafür aber nicht sonderlich interessierte. Er studierte stattdessen eine Sammlung kleiner Spielzeugautos, die Tim Warren offensichtlich sammelte. Ich befragte Dando sporadisch zu einigen seiner Songs, aber er wollte nicht gern darüber reden. Es kam mir vor, als habe er sie längst vergessen. Lieder unterm Magnolienbaum. Should we start now? Okay. She's coming over. We'll go out walking. Make a call on the way. She's in the phone booth now. I'm looking in. There comes a smile on her face. There's still some of the same stuff we got yesterday. There's still some of the same stuff we got yesterday. With myself, I wanna be someone else. I'm too much with myself. I wanna be someone else. I'm too much with myself. I wanna be someone else. So we take off at Fiona's door, walk until it's light outside, like before when we were on the phone. Have to laugh, to look at each other. We have to laugh, 'cause we're not alone. As cars fly up King Street, it's enough to start a love. It's enough to start a love. We'll be right back. my drug, buddy. My drug, my drug, buddy. I love my drug, buddy. My drug, my drug, buddy. Have not talked for so long. And if we had to talk, what could we say sitting side by side? Well, so long ago we were dancing and singing. We could be together and say nothing. And so long ago it all meant much more than this. Well, the pond, it seems so quiet tonight, and the swans are all huddled together. Well, I stand alone here on my way home again, where no one is there waiting. Well, so long ago we were dancing and singing, and it all meant. Well, so long ago, me and my friend, we were friendly, and now we don't see each other no more. Wir haben Musik gehört, Evan Dando mit Juliana Hetfield und hier gerade verklungen Julie Doyron, die großartige Julie Doyron. Lieder unter Magnolienbaum. Erst im Morgengrauen löste sich unsere kleine Gesellschaft langsam auf. Evan Dando schlenderte mit dem Mädchen die Reeperbahn entlang und verschwand mit ihm in einem Schnellrestaurant. Erst Jahre später sollte ich ihn wiedersehen, 2003 etwa muss es gewesen sein. Er stand ganz allein mit seiner Gitarre auf einer Bühne, verschwand, kam zurück, um einige Zugaben zu spielen, machte dabei einen etwas blöden Witz über eine Frau ohne Beine und versuchte sich anschließend an einer Art Bestandsaufnahme in Sachen französischem Rock'n'Roll. Anlass war nach meiner Erinnerung ein Lied von Serge Gainsbourg, das aus welchen Gründen auch immer unmittelbar nach seiner regulären Show vom DJ des entsprechenden Clubs gespielt worden war und das Evan Dando nun thematisch aufgriff. Serge Gainsbourg. Mein Freund Jock trägt ständig einen vergilbten Zeitungsausschnitt mit sich herum, auf dem er zusammen mit Serge zu sehen ist. Sein ganzer Stolz gewissermaßen. Irgendwann hatte ich einmal den Amerikaner Egan Allopath als DJ zu Gast in einer meiner Sendungen. Egan ist einer der Köpfe des amerikanischen Stones Throw Labels, das neben Hip-Hop auch alte, rare Soul- und sogar Jazz-Aufnahmen veröffentlicht. Dazu neue, spannende Musik, irgendwo zwischen Boogie, Funk, Elektro. Hier legte Egan ausschließlich Soul-Raritäten auf, mit Ausnahme eines Liedes von Serge Gainsbourg. Die Studiotür öffnete sich in diesem Moment. Jock kam hinein, hörte das Lied, öffnete seine Brusttasche und präsentierte dem erstaunten Egan Allopath den vergilbten Zeitungsausschnitt mit einem Bild von ihm und Serge Gainsbourg. Letztens noch hat er mir eine Live-Aufnahme von Gainsbourg in die Hand gedrückt, ohne jede Angabe. Er sagt, es handle sich um eine Rarität. Mehr will er nicht sagen. Ich spiele das jetzt. Ebenfalls unkommentiert. Es passt hierhin. Lieder unterm Magnolienbaum. Prenez un garçon de 30 ans. Doué pour la peinture, la musique, la chanson. Enfin, doué pour la vie, quoi. Mettez-le dans une pièce avec un piano et un stylo. Laissez-le tourner, chercher. Laissez-le brûler. Laissez-le faire. Faire son trou, son petit trou qui deviendra grand dans le monde de la chanson. Et puis quand vous l'aurez laissé chanter, laissé frémir, laissé brûler devant vous, vous le ferez revenir. Serge Gainsbourg. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de sous-métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous. De petits trous, de petits trous, de petits trous. Words on the screen, words no one will find. Diese Musik hier kommt von der französischen Band French Cowboy, verstärkt um die Sängerin Lisa Lee Lund. Musik unterm Magnolienbaum. Die Gruppe Hermann Düne kenne ich seit ziemlich exakt 6 Jahren. Am 11. April 2005 erschien ihr Album Not on Top. Ob es das damals erste, dritte, fünfte oder gar 9. Album der Band war, wusste ich lange Zeit offen gestanden nicht. Heute weiß ich, es war bereits ihr 6. Oft entscheiden Kleinigkeiten darüber, ob du eine Band magst oder nicht. Die mochte ich sofort. Aber Band? Der Name Hermann Düne legt eigentlich nahe, es handle sich um eine Einzelperson. Hermann halt. Hermann Düne. Doch in diesem Fall ist der Bandname nur eine von insgesamt recht vielen Verwirrungen, die es zum Teil unmöglich machen, die Band zügig und kompakt vorzustellen. Denn es gibt da diese Faustregel, wonach du über eine Band im Radio nicht mehr Zeit verlieren solltest, als ihr Song lang ist. Von dieser Band nun hieß es anfangs, sie lebe in Paris, sei aber von der Herkunft her ein schweiz-schwedisches Trio, dessen Mitglieder allesamt auf den Namen Hermann Düne hören. Vermeintlich Brüder also, André, David und Nehmann Hermann Düne. Herrgott, ist das kompliziert. Zumal die Band ursprünglich von lediglich 2 der 3 Dünes ins Leben gerufen wurde, von David und André. Später kam dann Nehmann Hermann Düne dazu, der in Wahrheit gar kein Bruder der beiden anderen ist. Und André wiederum verließ die Band. Der nämlich ging nach Berlin und hat seitdem unter immer neuen Namen bisher angeblich um die 30 CDs veröffentlicht. Unter anderem nannte und nennt er sich Klaus Bong, Ben Dope, Ben Haschisch oder auch Fast Ganz. Bei Fast Ganz wiederum handelt es sich um ein Duo. Hier spielt André Hermann Düne an der Seite von Nehmann Hermann Düne. Seinem Nachfolger also bei Hermann Düne. Ihr merkt vielleicht, dieser Band ist nicht wirklich beizukommen. Zumal bei einem Teil ihrer Lieder auch noch eine Schwester mit ins Spiel kommt, Lisa Lee Lund. Sie singt zumeist im Background, allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass sie auch ein wenig auf der Ukulele zupfen kann. Meine grenzenlose Zuneigung zu dieser Band hat ihren Ursprung im Titelsong des erwähnten Albums Not on Top. Irgendwo in diesem Lied taucht ein kurzes Gitarrenlick auf, das wohl zu so etwas wie einem Solo herhalten soll. Deshalb wird es einmal gespielt, kurzerhand transponiert, also in eine andere Tonart übertragen. Schwupp und wieder zurück. Man muss ein bisschen verrückt sein, um so etwas zu machen. Etwas irre, rebellisch vielleicht sogar. Alle wollen heutzutage ja Rebellen sein. Insofern mag das nichts Ungewöhnliches sein. Aber die meisten dieser selbsternannten Rebellen sind, seien wir ehrlich, bisweilen ziemliche Deppen. Mit Hermann Düne jedenfalls nehmen sie es definitiv nicht auf. I feel a little strange. Feels like I'll never get my shit together. 27 and I'm fucked. Well, it's 10 years from teenage, and that's a freaking lot. I think I'm getting old, and I thought I'd never say that I would never mind, and it changed my life some 15 years ago. I thought that my little sister would have never ever made it out of high school and be looking for jobs. Yeah, right. Not on top. Like a diamond with a sadistic, sick crowd of bastards peeping in the bleachers, and there's 2 men and no Tim. One is pitching cannonballs, the other is hitting wind. And I've done a lot of training to try to stick to my positions, locked up in the attic. Now I'm falling in love with her. And there's 67 better ways to make some sense. Yeah, whatever. Not on top. Alle so kritisch. Früher waren in meinen Freundeslisten nur Stalker und Hedonisten. Und hier ist mein Protestlied, hier ist mein Katastrophensong. Der Titel ist das Beste, Apokalypse Number One. Auf einmal rannten Diktatoren, auf einmal brannten Reaktoren. Stuttgart und Karl Theodor, das kommt einem schon so lang hervor. Und hier ist mein Protestlied, hier ist mein Katastrophensong. Der Titel ist das Beste, Apokalypse Number One. Apokalypso, Apokalypso Number One. Von Tokio bis San Francisco, Apokalypso Number One. One more time. Apokalypso, Apokalypso, Apokalypso Number One. Bei Facebook und auch in der Disco, Apokalypso Number One. Ich hatte mir fest vorgenommen, anlässlich der heutigen Sendung Friedemann Weise und Hermann Düne in einem Atemzug nennen zu wollen, und das habe ich hiermit ja geschafft. Lieder unterm Magnolienbaum. Irgendwann lernte ich einmal einen Kerl namens Jim Avignon kennen. Er lebt in Berlin. Es war bereits weit nach Mitternacht in einer beengten und dazu rappelvollen Eckkneipe. Wir standen an zwei verschiedenen Stehtischen. Und als ich plötzlich aus irgendwelchen Gründen auch immer den Namen Hermann Düne erwähnte, schnappte dieser Jim Avignon das auf, sprang wie ein Luchs rüber an unseren Tisch und sagte: Hermann Düne, die kenne ich. Er hatte die Brüder André und David oder David in New York getroffen, berichtete er nun und behauptete steif und fest, die beiden seien Australier. Kann eigentlich nicht sein, sagte ich und versuchte mich an irgendeiner Bemerkung, in der Paris, die Schweiz und Schweden vorkam. Aber Jim Avignon war sich absolut sicher. Australier. Ich nehme an, seit diesem Zeitpunkt etwa war dieser ganze biografische Kram bezüglich Hermann Düne mir plötzlich nicht mehr wichtig. Sollte ich mich hier nachts mit jemandem streiten über Australien, Schweiz oder Schweden oder Paris? Mir ist aufgefallen, dass ich über Bands und Einzelkünstler, die ich besonders schätze, oft eigentlich sowieso fast gar nichts weiß. Ich kenne ihre Lieder. Das reicht mir. Alles andere ist oft reiner Ballast. Zumal Hermann Düne ihr Verwirrspiel mit den Jahren und mit immer neuen Kleinigkeiten sehr wohl noch zu steigern wussten. Seit einiger Zeit etwa haben sie die beiden Punkte über dem Ü des Bandnamens kurzerhand beseitigt. Aus dem Ü also ein U gemacht. Jetzt also Hermann Dune oder Hermann Dune. Ich lasse mir kein X für ein U vormachen. Für mich bleiben Sie Hermann Dune. Das hier bereits Musik aus dem neuen Hermann Dune Album, das im Mai erscheinen wird. Strange Music heißt es. David Hermann Dune, André Hermann Dune. Die Mutter der beiden Brüder ist Schwedin. Das erklärt vielleicht auch den Namen der Schwester, Lisa Lee Lund. Auf die aufmerksam geworden bin ich durch die eben schon gehörte und gespielte Band French Cowboy, auf deren Album Lisa mitwirkt. Ich besuchte Lisas MySpace-Seite und fand dort einen von ihr verfassten Text über einen bis dato völlig unbekannten Sänger und Gitarristen aus New York. Dieser Text war so herzzerreißend schwärmerisch angelegt, dass ich gar nicht anders konnte, als nun die besagte Seite des so Gepriesenen zu besuchen. Dessen Name war Darwin Dees. Ich hatte nie zuvor von ihm gehört, war aber insbesondere von einem seiner Songs so angetan, dass ich ihn trotz seiner lausigen Soundqualität im Radio spielte. Recht oft sogar. Als ich einige Zeit später erneut Darwins Seite besuchte, um nach neuen Songs Ausschau zu halten, staunte ich nicht schlecht, als ich meinen eigenen Namen plötzlich auf der Seite von Darwin Dees wiederfand. Der nämlich behauptete da allen Ernstes, er hätte mich, einen deutschen Radio-DJ, in irgendeinem Club an der Ostküste kennengelernt und ich würde nun ständig in Germany eins seiner Lieder spielen. Tatsächlich hatte ich Darwin Dies nie an der Ostküste getroffen. Ich lernte ihn erst später persönlich kennen in einem Kölner Club. Ich erzählte ihm von Lisa Lee Lund. Und plötzlich begann er in gleichem Maße von ihr zu schwärmen, wie sie das einst von ihm getan hatte. Kurzzeitig schoss mir die Frage durch den Kopf, ob die beiden am Ende womöglich ein Paar wären. Ich hätte fragen können, aber ich unterließ es. Es erschien mir als zu platt. Auch Evan Dando beispielsweise hätte ich damals nicht danach gefragt, ob er und Juliana Hetfield nun wirklich ein Paar gewesen sind oder nicht. Ich schätzte ihn, mir reichte das. Alles andere wäre nur Ballast gewesen. You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. You and I buy star maps and ding dong ditch a televangelist. Detector. I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on. But you are always looking out for me. You and I go shopping and find exactly what we're looking for. You and I. Detector. I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on. You are always looking out for me because. Detector. I drive 1,000 miles an hour and I won't go on and on and on and you are always looking out for me. Musik von Darwin Dies, dessen Musik es später dann ja im Übrigen mit erstaunlicher Resonanz auch zu einer regulären Veröffentlichung eben auch hierzulande in Deutschland gebracht hat. Darwin Dies, Lieder unter Magnolienbaum. Devendra Benhard, Giant Sand und Howie Gelb, die bezaubernde Julie Doiron, dazu der rätselhafte Schwede Jens Legmann, für Interviews kaum zu haben. I saw her in the anti-war demonstration. Ich habe sie während oder in der Antikriegsdemonstration gesehen. Gibt es etwas Boshafteres, als sich inmitten einer Antikriegsdemonstration in ein Punkrock-Girl zu verlieben, das seine Lederjacke, so zumindest verkündet das gleich zu hörende entsprechende Lied, bereits trug, als es auf die Welt kam? Andere kümmern sich, sind pünktlich, wehren sich gegen Krieg und Elend. Und dieser Kerl, Jens Legmann, wird müde darüber, tritt aus dem Demonstrationszug heraus auf die Seite und verliebt sich. So wie Julie Doyron das in nahezu jedem ihrer Songs auch tut. Sich verlieben oder aber, das gehört dazu, sich trennen, verlassen werden. Bei ihr freilich ist die Kulisse eine andere. Meistens sitzt sie an einem Teich, beobachtet das Treiben der Schwäne. Ihre Lieder sind so pur und klar. Ich falle immer wieder darauf zurück. Übrigens wirkte sie auch bereits bei Hermann Düne mit. Not on Top, exakt auf diesem Album, welches, wie ich just heute feststellte, übrigens doch nicht das erste ist, welches meinen Weg gekreuzt hat. Ich fand nämlich ein weiteres, Switzerland Heritage aus dem Jahr 2002. Für einen neuen Videodreh hat es die Band Hermann Düne jetzt nach Austin verschlagen. Gemeinsam mit dem Schauspieler John Hamm, mir als relativer Filmmuffel bisher nicht bekannt, fahren Hermann Düne im Video durch die umliegenden Waldlandschaften. Derweil John Hamm eine Art Stoffpuppe, einen blaufarbenen Yeti, vor sich herträgt. Lieder unter Magnolienbaum. Springtime is the right time. Die Frühlingszeit also ist die richtige Zeit, verkündet die Band derzeit auf ihrer Seite. Gute Nacht. Und gute Gespräche gleich im 1 Live Talk Radio mit Jürgen Domian. I'm standing here waiting for you to come. In the sky, some kind of strange sky phenomenon. Feels strange to have you as a friend, but I'd rather be your friend than to never see you. I'd rather be your friend. You stare at the sky, colors reflecting in your eye. Could it be what they call the northern lights? But here and at this time of year, it's like someone spilled a beer all over the atmosphere. It's like someone spilled a beer. Just one.